dich mal feige, mal dumm und mal weise und zahle dafür meinen Preis. Die Strategen und Denker unterrichteter Kreise wissen auch nicht viel mehr als ich weiß. All die nüchternen Rechner, die coolen Gewinner, die durch Blicker kommen und gehen. Und ich werde wohl wieder auf Seiten der Spinner, der Narren und Traumtänzer stehen. Manche sagen, die Menschheit ist längst auf dem Wege, für immer zugrunde zu gehen. Nennen heute schon die Fakten, erbringen Belege für die Gräuel, die morgen geschehen. All die nüchternen Rechner, die guten Gewinner, die durch Blicker kommen und gehen. Und ich werde wohl wieder auf Seiten der Spinner, der Narren und Traumtänzer stehen. Wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer ist Opfer, wer Täter? Keiner, der das beantworten kann. Und wenn wir es wissen, nicht jetzt, eher später, dann kommt's vielleicht nicht mehr drauf an. All die nüchternen Rechner, die coolen Gewinner, die durch Blicker kommen und gehen. Und ich werde wohl wieder auf Seiten der Spinner, der Narren und Traumtänzer stehen. Mal feige, mal dumm und mal weise und zahle dafür meinen Preis. Die Strategen und Denker unterrichteter Kreise wissen auch nicht viel mehr als ich weiß. All die nüchternen Rechner, die coolen Gewinner, die durch Blicker kommen und gehen. Und ich werde wohl wieder auf Seiten der Spinner, der Narren und Traumtänzer stehen.